Und was hat dich veranlasst, von deinem Volk fortzueilen, o Musa? Er sagte: Sie folgten mir doch auf der Spur, und ich bin zu dir geeilt, mein Herr, damit du mit mir zufrieden seiest. Er sagte: Wir haben dein Volk der Versuchung ausgesetzt, nachdem du weggegangen warst, und der Samiri hat sie in die Irre geführt. Da kam Musa zu seinem Volk zornig und bekümmert zurück. Er sagte: O mein Volk, hat euch euer Herr nicht ein schönes Versprechen gegeben? Dauerte es euch mit dem Bund zu lange? Oder wolltet ihr, dass Zorn von eurem Herrn über euch hereinbricht, so dass ihr die Vereinbarung mit mir gebrochen habt? Sie sagten: Wir haben die Vereinbarung mit dir nicht aus unserem eigenen Willen gebrochen, sondern wir trugen ganze Lasten von den Schmucksachen des Volkes, und dann haben wir sie geworfen. Und ebenso hat der Samiri welche hineingelegt. So brachte er ihnen ein Kalb hervor als Leib, das blökte. Sie sagten: Das ist euer Gott und der Gott Musas, aber er hat es vergessen. Sehen Sie denn nicht, dass er ihnen kein Wort erwidert und ihnen weder Schaden noch Nutzen zu bringen vermag? Harun hatte ihnen ja bereits zuvor gesagt: O mein Volk, ihr seid damit nur der Versuchung ausgesetzt worden. Gewiss, euer Herr ist der Allerbarmer, so folgt mir und gehorcht meinem Befehl. Sie sagten: Wir werden nicht davon ablassen, uns seiner Andacht hinzugeben, bis Musa zu uns zurückkehrt. Er, Musa, sagte: O Harun, was hat dich, als du sie irregehen sahst, davon abgehalten, mir zu folgen? Hast du dich denn meinem Befehl widersetzt? Er sagte: O Sohn meiner Mutter, pack mich nicht am Bart und nicht am Kopf. Ich fürchte, du würdest sagen: Du hast unter den Kindern Israels Zwietracht gestiftet und mein Wort nicht beachtet. Er sagte: Doch was ist mit dir, O Samiri? Er sagte: Ich gewahrte, was sie nicht gewahrten, und so fasste ich eine Handvoll Erde von der Spur des Gesandten und warf sie dann hin ins Feuer. So habe ich es mir eingeredet. Er sagte: Geh weg, es ist dir im Leben beschieden zu sagen, berührt mich nicht, und du hast eine Verabredung, die dir nicht gebrochen wird. Und schau auf deinen Gott, dessen Andacht du dich dauernd hingegeben hast. Wir werden ihn ganz gewiss verbrennen, und hierauf werden wir ihn ganz gewiss in das Gewässer streuen. Euer Gott ist allein Allah, außerdem es keinen Gott gibt. Er umfasst alles mit seinem Wissen. Auf diese Weise erzählen wir dir einiges von den Berichten dessen, Was früher geschah. und wir haben dir ja von uns aus eine Ermahnung gegeben. Wer sich davon abwendet, der wird am Tag der Auferstehung eine drückende Last tragen, ewig darin zu bleiben. Wie böse wird dies für sie am Tag der Auferstehung als Last sein? Am Tag, da ins Horn geblasen wird und wir die Übeltäter als Leute mit blauen Augen versammeln. Sie flüstern einander zu: Ihr habt ja nur 10 Nächte verweilt. Wir wissen sehr wohl, was sie sagen, wenn der Vorbildlichste von ihnen in seinem Verhalten sagen wird: Ihr habt ja nur einen Tag verweilt. Sie fragen dich nach den Bergen, sag: Mein Herr wird sie wie Staub zerstreuen und sie dann als leere Ebene zurücklassen, worauf du weder eine Vertiefung noch Erhebung siehst. An jenem Tag folgen sie dem Rufer, bei dem es nichts Krummes gibt. Die Stimmen senken sich in Demut vor dem Allerbarmer, so dass du nichts hörst außer Flüstern. An jenem Tag nützt die Fürsprache nicht, außer durch denjenigen, dem es der Allerbarmer erlaubt und mit dessen Worten er zufrieden ist. Er weiß, was vor ihnen und was hinter ihnen liegt, sie aber umfassen es nicht mit ihrem Wissen.